Father in heaven, we thank you for our local church. Vater im Himmel, wir danken dir für die Ortsgemeinde. It is your church. Es ist deine Gemeinde. Jesus, you are the head of the church. Und Jesus, du bist das Haupt dieser Gemeinde. We are your servants. Und wir sind deine Diener. And we so want to impact our personal world. Wir wollen so sehr diesen tiefen Eindruck hinterlassen in unserer Welt. As well as our neighborhood. Auch in der Nachbarschaft. Our city. In der Stadt. Our country. In diesem Land. Our continent. Unser Kontinent. As well as other countries around the world. Und auch die anderen Länder in der Welt. We are here before you in humility. Wir stehen hier vor dir in Demut. We are asking you to use us. Und wir bitten dich, dass du uns verwendest. To strengthen us. Dass du uns stärkst. Lord, I pray for Nastasia as she goes. Herr, ich bitte für die Nastasia, wenn sie jetzt gehen wird, dass du für all die Finanzen sorgen wirst, die sie braucht. That you would put it on people's hearts to support her. Dass du es auf die Herzen von Leuten legst, sie zu unterstützen. We pray for our friends in Liberia. Wir beten für unsere Freunde in Liberia, Lord, go ahead of us, die da vor uns hergehen, so that many might come to know you. Auf dass viele dich kennenlernen können. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Can we go to the first slide? I just want to remind you again, this is a new network called Be a Voice Network. Das ist ein neues Netzwerk. Ich möchte euch daran erinnern. Es heißt Seid eine Stimme. And it's updating us on people who are being put in prison around the world. Und wir erfahren die neuesten Nachrichten über Menschen, die ins Gefängnis geworfen worden sind innerhalb der ganzen that Welt. They know about. Von dem man weiß. We know that 500 believers are being martyred every single day in the world. Wir wissen, dass etwa 500 Menschen zu Märtyrern werden jedes Jahr. It's almost jeden Tag. Yeah, it's almost like that can't be true. Das ist fast so, als wenn das nicht wahr sein könnte. It cannot be true. It is true. Das kann nicht wahr sein, denkt man, und doch es ist wahr. We just can't comprehend it. Wir können es einfach nicht begreifen. If 5 people were killed tomorrow, we'd say, oh my gosh, oh my gosh. Wenn es 5 Menschen werden, die umkommen würden, würde ich sagen, mein Gott, mein Gott. But 500 are dying every day because, aber jeden Tag sind 500, because they believe in Christ. Weil sie an Christus glauben. This pastor and his leaders were put in prison last November. Dieser Pastor und seine Leiter sind im November ins Gefängnis geworfen worden. On criminal charges. Man hat ihnen Verbrechen vorgeworfen. 3 to 7 years they'll be in prison. Und sind sie 3 bis 7 Jahre im Gefängnis. And you can write these people. Ihr könnt diesen Leuten schreiben. If you click on this, just put that into Google, Be a Voice Network, and it'll come right up. You can sign in. Wenn du das ins Google eingibst, Be a Voice Network, kannst du es anschauen. Du kannst es da auch eintragen lassen. We're going to meet these people in heaven. Wir werden diese Leute im Himmel treffen. We're going to meet so many people in heaven. Wir werden so viele Menschen im Himmel treffen. You're going to say, hi, what's your name? Hallo, wie heißt du? My name is whatever. And where did you live? Wo lebst du? I was in China. Ich war in China. When? Wann? Around the year 2000. Im Jahr 2000 ungefähr. Oh, I was in Vienna. Ich war in Wien. How was your life there? Also erzähl was von deinem Leben. Well, I was put in prison and killed. Nun, ich bin ins Gefängnis geworfen worden und haben sie mich umgebracht. I was in prison 8 years and then 8 Jahre war ich im Gefängnis. Eventually they killed me. Dann haben sie mich umgebracht. How about you? Wie ist bei dir? Yeah, I was in Vienna and ich war in Wien. I heard about you people. Ich habe von euch gehört. I did pray a few times. Also ich habe wollte beten, ja. I'm so sorry. Es tut mir leid. These people are there. Diese Menschen, es gibt sie. And I have to force myself. Und ich muss mich zwingen. To step out of my world. Einfach aus meiner Welt herauszutreten. And pray for them. Und für sie beten. I have to be encouraged to do it. Ich muss dazu ermutigt werden, das zu tun. We just all live in our world. Wir leben irgendwie alle in unserer kleinen Welt. We have to force ourselves out. Aber wir müssen uns zwingen, da herauszutreten. We have to step out of denial. Wir müssen da heraustreten aus dieser Verleugnung. It's not an easy thing. Das ist nicht leicht. But we have to pray for these people who are being trafficked into prostitution. Wir müssen beten für diese Menschen, die da in diesen Menschenhandel hineingezogen werden. And the Holy Spirit is so faithful to put it on people's hearts. Und der Heilige Geist ist so treu, es Menschen auf das Herz zu legen. To say, hey, I have a burden for this. Would anyone follow me? Hallo, ich habe da wirklich einen Last dafür. Würde mir jemand auch nachfolgen? I have a burden to pray. Will anyone support me and follow me? Ich habe eine Last, einfach zu beten. Folg mir doch nach und helf mir. Father, bless this message, I pray. Vater, segne diese Botschaft, darum bitte ich dich. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want to look at a few verses on the screen. Ich möchte ein paar Verse mir anschauen. This is Psalm 27:4 in the Amplified Version. Psalm 27:4 in der erweiterten Version. David writes, "One thing have I desired of the Lord that I will seek." Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach werde ich streben. That I may dwell in the house of the Lord in His presence all the days of my life. Dass ich wohnen möge im Haus des Herrn in seiner Gegenwart alle Tage meines Lebens. To behold and gaze upon the beauty of the Lord. Die Schönheit des Herrn anzuschauen und sie zu betrachten. The sweet attractiveness and delightful loveliness. Diese süße Attraktivität, diese Schönheit und die so erfreuende Lieblichkeit. And to meditate, consider and inquire in His temple. Und zu meditieren, nachzusinnen und zu forschen in seinem Tempel. That word gaze means to look steadily and intently as with great curiosity, interest, pleasure and wonder. Diese tiefe Betrachtung, das heißt beständig und intensiv auf etwas zu schauen, so wie mit großer Neugier, mit vollem Interesse, mit vollem Vergnügen und in voller Verwunderung. Loveliness means exquisite beauty. Lieblichkeit, diese exquisite Schönheit. Rare, extraordinarily fine and appealing. Seltenst, außerordentlich fein und so ansprechend. Having a beauty that appeals to the heart as well as to the eye. Eine Schönheit, die sowohl das Herz anspricht als auch das Auge. Can you skip to to slide 6? Philippians 3:10. Philipper 3, Vers 10. Paul writes, da schreibt Paulus, that I might know him. Auf dass ich ihn kennen möge. This is Christ, that I might know Christ. Auf dass ich Christus wirklich kennen möge. This is the Amplified. Watch how beautiful. Die erweiterte Version. That I might know him, that I might progressively become more deeply and intimately acquainted with him. Auf dass ich ihn fortschreiten und fortwährend immer tiefer und inniger kennenlerne. Perceiving, recognizing and understanding. Wahrnehme, erkenne und verstehe. The wonders of his person. Die Wunder seiner Person. The exquisite beauty. Diese exquisite Schönheit. Of Christ. Christi. The wonders of his person. Diese Wunder seiner Person. More strongly and more clearly. Immer stärker und immer klarer. Now let's go back to slide 5. This is Matthew 5:8. Matthäus 5, Vers 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. The joy of my Christian life. Die Freude meines christlichen Lebens is that I can see Christ. Ist, dass ich Christus sehen kann. Is that I can behold him in his beauty. Dass ich ihn betrachten kann in seiner Schönheit. That I can begin to be more and more acquainted with him. Und dass ich immer besser bekannt mit ihm werde. That I could recognize him and see him with my spiritual eyes. Dass ich ihn erkennen kann und sehen kann mit meinen geistlichen Augen. That I have encounters with him. Dass ich Begegnungen habe mit ihm. Where his peace that passes all understanding fills my heart. Wo sein Friede, der all meinen Verstand übersteigt, aber mein Herz erfüllt. And where his joy becomes my strength. Und wo seine Freude zu meiner Stärke wird. And in 2 Corinthians 12, that I can experience his strength in my weakness. Dass ich im 2. Korinther Kapitel 12 seine Stärke in meiner Schwäche erleben kann. And I can say, this is his strength. Und ich sagen kann, das ist seine Stärke. This is his peace. Das ist sein Friede. This is his joy. Das ist seine Freude. This is his love. Das ist seine Liebe. This is his mercy. Das ist seine Barmherzigkeit. This is his grace. Seine Gnade. This is not me. Das bin ich nicht. I know me. Ich kenne mich. And this is not me. Ich kenne mich. Das bin this ich nicht. This is Christ. Es ist Christus. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Can I tell you what I believe this means? Kann ich euch sagen, was ich glaube, was dies bedeutet? Blessed are the purified in heart. Gesegnet sind die Gereinigten im Herzen. We are not born pure in heart. Wir sind nicht so geboren, dass wir reinen Herzens wären. We don't have pure hearts. Wir haben reine Herzen. Sorry, da was war. We don't have. Wir haben keine reinen Herzen. Pure hearts. Wir haben keine reinen Herzen. God purifies our heart. Gott muss sie erst reinigen und das tut er. Blessed are the hearts that have been purified. Gesegnet sind die Herzen, die gereinigt werden. The purest thing that I can have about my heart. Das reinste, was ich haben kann in meinem Herzen. Is that I can pray God purify my heart. Dass ich eben bete und sag, Herr, reinige mein Herz. That's like the purest thing that I can have. Das ist das Reinste, was ich vielleicht haben kann. Because we recognize that our hearts are not pure. Denn wir erkennen, dass unsere Herzen nicht rein sind. And the most wonderful prayer is God purify my heart. Das Wunderbarste, was ich beten kann, ist Gott reinige mein Herz. Like David prayed in Psalm 51. So wie das David gebetet hat im Psalm 51. Create in me a clean heart, O God. Herr, erschaffe in mir ein reines Herz. And renew a right spirit within me. Und erneuere einen beständigen Geist in mir. Cast me not away from thy presence. Werf mich nicht weg von deiner Gegenwart. Take not your Holy Spirit from me. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. But restore in me the joy of thy salvation. Stelle wieder die Freude an unserer Errettung her. Restore me. Purify my heart. Du mich wiederherstellen, reinige mein Herz. And we could say that to the degree that my heart has been purified, to that degree I will see God. Und wir können sagen, in dem Maß, wie mein Herz gereinigt wurde, kann ich Gott sehen. Why don't we see God? Warum sehen wir Gott nicht? Because our hearts are not pure. Weil unsere Herzen nicht rein sind. God purifies our heart. Aber Gott reinigt sie. God brings us into a progressive relationship with Him. Gott bringt uns hinein in eine immer weiter fortschreitende Beziehung mit ihm. We've seen him. Wir haben ihn gesehen. God has spoken to us. Gott hat zu uns gesprochen. We've had encounters with him. Wir hatten Begegnungen mit ihm. But God's encounters are progressive. Aber diese Begegnungen mit Gott, sie schreiten immer weiter voran. They are constantly deeper and sie wider. Sie werden immer tiefer. He's showing us the depth of his love and the breadth of his love. Er zeigt uns die Tiefe und die Weite seiner Liebe. And so he purifies our hearts more and more and more. Und so reinigt er unsere Herzen immer mehr und immer und immer mehr. What a deception it would be to believe that my heart is completely, totally pure. Was für ein Betrug, was für eine Täuschung wäre das, wenn ich glaubte, dass mein Herz vollkommen rein wäre. That when I stand before Jesus, wenn ich vor Christus stehe, there is no difference between my heart and his. Da wäre kein Unterschied zwischen meinem und seinem Herzen. I'm as pure as him. Ich bin ja so rein wie er. Is that possible? Wäre das möglich? The infinite one, the glorious one. Der Unermessliche, der Herrliche. God will constantly and constantly be purifying us. Gott wird uns ständig und ständig und ständig reinigen müssen. Until if possible. Bis, wenn es denn möglich ist. We could be nailed to a cross. Wir an ein Kreuz genagelt werden können. Without ever saying a bad thing. Ohne, dass wir irgendein schlechtes Wort sagen. And as the nails are driven into our feet and our hands. Und während die Nägel durch unsere Hände und unsere Füße getrieben werden. That we would say, Father, forgive them. Wir sagen, Vater, vergib ihnen. And not one single negative word would come out of our mouths. Und nicht ein einziges negatives Wort würde aus unserem Mund hervorkommen. And they would rip your beard out if you're a guy. Und sie würden den Bart ausreißen, wenn du ein Mann wärst. And they would beat you. Dich schlagen. They would put a crown of thorns on your head. Eine Dornenkrone, die aufdrücken. Spit in your face. Dir ins Gesicht spucken. Knock you down. Dich niederschlagen. Make you carry a cross. Dich dazu bringen, dass du ein Kreuz tragen musst. Not a single negative word out of your mouth. Not aber one. Nicht ein einziges negatives Wort. Not one. Aus deinem Mund, nicht eins. If we're not there, then we need to be purified, huh? Wenn wir noch nicht da sind, dann müssen wir gereinigt werden. We have a long, long, long way to go. Da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Some of us will reach 95 years old and we need to be purified. Einige von uns werden vielleicht 95 Jahre alt werden und wir müssen immer noch gereinigt werden. Because we become so proud of being humble. Denn wir werden so stolz darin, it just doesn't end. It's like, oh my. Es hört nie auf. Es hört einfach nie God, auf. Thank you for purifying me. Thank Herr, you. Danke schön, dass du mich reinigst. It's so good to feel humble. Es ist so gut, sich demütig zu I'm fühlen. I'm glad I'm humble. Oh, ich bin so froh, dass ich demütig bin. And God says, a little bit more cleaning there. Noch weiteres Reinigen notwendig. Ooh, back in the washing machine. Zurück in die Waschmaschine. It just never seems to end with human nature, right? Es scheint nie zu enden mit der menschlichen Natur. Until we reach the place where we just don't even say a word. Bis wir da zu dem Punkt kommen, dass wir gar nicht mehr. We're just reduced to worship. Überhaupt ein Wort sprechen. Right? Wir sind einfach reduziert. Nur noch auf Anbetung. Ecclesiastes 5, let your words be few. Prediger 5, lass deine Worte wenige sein. Okay, I want you to come with me to 1 Peter chapter 1. Gehen wir zum 1. Petrus Kapitel 1. And just watch this, it's so incredibly beautiful. Schaut mal, das ist so unglaublich schön. Starting with verse 3. Beginnen mit Vers 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Who according to his great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Last week we talked about a living faith. Letzte Woche haben wir über einen lebendigen Glauben gesprochen. A living hope is the result of a living faith. Eine lebendige Hoffnung ist das Ergebnis, die Folge eines lebendigen Glaubens. Verse 4. Vers 4. To obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch. Do you realize, do we all realize that we have an inheritance that's coming? Begreifen wir, dass wir ein Erbe haben und dass das kommt? Are we going to be shocked when we get to heaven like, oh my gosh, it's real? Werden wir da schockiert sein, wenn wir in den Himmel kommen und sagen, mein Gott, das ist wahr? It's real. I mean, das ist wahr. Can you believe it? There actually is a heaven. Da ist ein Himmel. Das ist Look, and there is God. I didn't even. Er ist Gott. Ich habe das. Or do we have our hearts set on it? Oder haben wir da unser Herz drauf fixiert? Can you believe there's actually a heaven? Kannst du es glauben, da gibt's einen Himmel? Oh, I knew it. Das habe ich gewusst. Didn't you? Du nicht? Didn't we just focus on that? Haben wir uns nicht darauf konzentriert? I mean, I didn't know that it would look like this, but also ich habe nicht gewusst, dass es so ausschauen würde, aber ich habe es gewusst in meinem Herzen. I mean, where were you? What were you doing down there? Was hast du da gemacht da unten? Wow. And it's reserved for us. Und es für uns aufbewahrt. It's imperishable. Es ist unverwelklich. So that in billions and trillions of years it's still in the same condition. Das ist in Milliarden und Billionen von Jahren. It's not going to fade after 10,000 years. Es wird dann nicht nachlassen nach 10,000 like Jahren. Like the gold of the New Jerusalem is not going to like start to tarnish. Und es wird nicht sein, dass das Gold des neuen Jerusalem irgendwie dann anfängt and zu bröseln. And then the Lord puts us all to work cleaning it, you know. Und das vielleicht wird's dreckig und dann fangen wir an, so müssen es reinigen. It's imperishable. It's undefilable. Es ist unbefleckbar. It's not going to get mildew. It's not going to get it's not going to get flecken all over it. Es gibt keine Flecken drauf oder keinen it's Schimmel. It's undefilable and it will not fade. Und es wird nicht vergehen. Reserved in heaven for you. Aufbewahrt im Himmel für euch. Watch. Let's go on. Verse 5. Vers 5. For you who are protected by the power of God through faith. Ihr, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. This is a living faith. Ein lebendiger Glaube. This is not a dead faith. Kein toter Glaube. It's not a religious faith. Kein religiöser Glaube. This is a living faith. Ein lebendiger Glaube. For a salvation ready to be revealed in the last time. Durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Watch these verses. Und schaut mal diese Verse. These are worth memorizing. Die sind wirklich wert, dass man sie auswendig lernt. Vers 6. In this you greatly rejoice. Darin jubelt ihr. Even though now for a little while. Die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist. If necessary, you have been distressed by various trials. Wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. I don't have to have a show of hands, but. Also müsst ihr jetzt nicht da schauen, dass da die Hände hochgehen. Trials just come. Die Versuchungen, die kommen einfach. Come from every direction. Aus jeder Richtung. They come from automobile accidents to sicknesses to everything possible. Das können Unfälle sein, Krankheiten, alle möglichen Dinge. Family problems, work problems, Familienprobleme, kind of Probleme am Arbeitsplatz. This word is manifold. It's just many-sided problems. Mancherlei, das heißt also von allen Seiten könnten da Probleme kommen. But look at the next verse. Aber schaut mal den nächsten Vers. So that the proof of your faith being more precious than gold, which is perishable. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes. But look, go back. But look how the Amplified reads. Aber schau mal, wie die erweiterte Version das heißt. So that the genuineness of your faith may be tested. Sodass die Echtheit eures Glaubens geprüft wird. It needs to be tested. Sie muss geprüft werden. It needs to be purified. Gereinigt werden. To the degree that we are purified, to that degree we will see Christ. In dem Maß, wie wir uns reinigen lassen, werden wir Christus sehen. To the degree that we can see Christ with our spiritual eyes. Und in dem Maß, wie wir Christus sehen können mit unseren geistlichen Augen. We will experience His peace and His joy. Erleben wir seinen Frieden und seine Freude. And to that degree we will be effective in this life. Und in dem Maße werden wir einfach effektiv sein in unserem Leben. And we will bear fruit. Und wir werden Frucht bringen. And to the degree that we bear fruit, und in dem Maße, wie wir Frucht bringen, Christ will reward us when we stand before Him. Wird uns Christus belohnen, wenn wir vor ihm stehen. Now the genuineness of our faith will be tested. Die Echtheit unseres Glaubens wird geprüft werden. We can say we believe. Wir können sagen, wir glauben. We can say we have a lot of faith. Wir können sagen, ja, wir haben also viel Glauben. We can say we've got a strong faith. Wir können sagen, wir haben einen starken Glauben. We can say anything we want. Wir können sagen, was wir wollen. But the fire will test it. Aber das Feuer wird es prüfen. God will arrange the fire. Gott wird dieses Feuer arrangieren. He will do it his way. Er wird es auf seine Weise tun. Because silver is for the furnace. Denn Silber gehört in den Feuerofen. It says in Proverbs, but God tests the heart. Aber also das Silber ist für den Feuerofen, also für die Läuterung, aber Gott prüft das Herz. To test just how genuine our faith is. Um einfach zu prüfen, wie echt unser Glaube ist. Next verse. Even though tested by fire may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Now this is one of the few times that the Elberfelder lets us down. Und das ist einer der wenigen Momente, wo die Elberfelder uns einfach im Stich lässt. Because it leaves out this word to find. Denn es lässt dieses Wort aus, zu finden. And the New American Standard Bible doesn't leave it out, but it's in the Greek. The New American Standard lässt es nicht aus, denn es findet sich auch im Griechischen. That our faith, the genuineness of our faith is being tested by all the situations that we go through. Dass unser echter Glaube wirklich geprüft wird durch all die Situationen, die wir da durchmachen. Tested as by fire. Und zwar erprobt oder getestet wie mit Feuer. That we may, that it may be found, that it may be found. Dass es erfunden wird. Do you realize what this is? Such a beautiful picture. Dass es erfunden wird als. And a little bit frightening at the same time. Ein wunderschönes Bild und doch ein klein wenig furchteinflößend. We are going to stand before God one day. Wir werden eines Tages vor Gott stehen. And then it's going to be found out. Und dann wird es herausgefunden werden. Just who we are. Wer wir wirklich sind. Just what our faith is like. Und wie unser Glaube wirklich ist. To be found. Wow, to be found. Und dass wir dann erfunden like werden. Like we are in line. We are in line going to see the Lord. Da stehen wir in der Schlange und wir bereiten uns vor, den Herrn zu sehen. In Romans 14:12. Römer 14, Vers 12. Each one of us will give an account before God alone. Each one of us. Und jeder einzelne von uns wird alleine einfach Gott Rechenschaft abgeben. And we're going to stand before the Lord. Und wir werden vor den Herrn stehen. And then it will be revealed. Und dann wird es offenbar werden. It will be found out just what our faith was really like. Und es wird dann befunden werden, wie unser Glaube wirklich war. Just how pure it was. Wie rein er war. Let's go to the next verse. Let's back up for a second. I love these three words: praise, glory, and honor. Ich liebe diese drei Worte: zu Lob und Herrlichkeit und Ehre. That when we stand before the Lord, God will look at our faith. Wenn wir vor dem Herrn stehen, wird Gott unseren Glauben anschauen. It will result into three things. Und es wird drei Dinge zur Folge haben. Praise. Lob. Like public recognition. Eine öffentliche Anerkennung. Personal recognition. Persönliche Anerkennung. Well done, son. Gut well gemacht. Done. Axel. Gut gemacht. Well done. Well Gut done. Gemacht. Thank you so much. Dankeschön. Thank you. Glory. Herrlichkeit. Glory. You know, it says in Matthew 10, the Lord says, if you acknowledge me before men, I will acknowledge you before the Father. Wenn du mich vor Menschen bekennst, werde ich dich vor dem Vater bekennen. So it will result in praise from the Lord. Es wird zu Lob. A personal thank you from Jesus himself. Ein persönliches Dankeschön von Jesus selbst. Wow. Wow. Are we ready for that? Bist du dafür bereit? Number two, glory. Herrlichkeit. A personal gift from God. Ein persönliches Geschenk. A personal von Gott. Awareness. Ein Bewusstmachen. Romans chapter 8, verse 18. Römer 8, Vers 18. The sufferings of this present time. Die Leiden dieser gegenwärtigen Welt cannot be compared with the glory that shall be revealed in us. Können nicht verglichen werden mit der Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden wird. In 2. Corinthians chapter 4 verse 17. 2. Korinther Kapitel 4 Vers 17. That the light afflictions that are in our lives right now. Diese leichten Bedrängnissen, die auf uns einstürmen. They are working in us. Sie wirken in uns. For a greater weight of glory. Zu einem größeren Gewicht an Herrlichkeit. So there'll be degrees of glory. So wird es verschiedene Maße der Herrlichkeit geben. And the Lord will give glory to us. Und der Herr wird uns da Herrlichkeit according verleihen. According to our purification on earth. Gemäß dieser Reinigung, die wir uns, so, an uns haben vornehmen lassen auf der Erde. We receive personal praise, like, wir empfangen persönlichen Lob. From him looking into your eyes and thanking you. Er wird dir in die Augen schauen und dir danken. Number two. Nummer zwei. Glory. Herrlichkeit. Sharing his glory with us. Er wird uns seine Herrlichkeit mit uns teilen. And number three, honor. Und drei, Ehre. He will honor us. Er wird uns ehren. In different ways. Auf verschiedenerlei Weise. Through public acknowledgement. Durch öffentliche Anerkennung. Through kingdom authorization. Durch eine Autorität, die er uns in seinem Königreich verleiht. If you overcome, you will sit with me on my throne. Wenn du ein Überwinder bist, dann wirst du mit mir wow. auf meinem Thron sitzen. Wow. Wow. Wow. Wow. This is unbelievable stuff. Das ist einfach unglaublich. At the revelation of Jesus Christ. In der Offenbarung Jesu Christi. Could you imagine living your life and being ignorant of all of this? Könnt ihr das vorstellen, dass euer Leben einfach lebt und euch diese Dinge einfach just völlig living, unbewusst just sind? Just living out your life and. Ihr lebt euer Leben dahin. Even as a believer. Selbst als Gläubiger. And then just kind of dying and then being there and like, what's this all about? Irgendwann sterben sie dann und denkst du, was soll das hier? What are they doing now? Was machen die? This is 1 Peter 1. 1. Petrus 1. What is he? He's going to praise, he's going to give him glory and an honor. Er wird ihm Lob geben, Herrlichkeit und Ehre. How do you know that? Well, weißt 1 du Peter 1. Didn't you go to church? 1. Petrus 1. Didn't you study your Bible? Warst du nicht in der Gemeinde? Hast du es nicht studiert? Also, like, wow. Wow. Wow. Du weißt Let's go, verse 8. And though you have not seen him und obgleich ihr ihn nicht gesehen with your physical eyes, mit den physischen Augen, you love him. Ihr ihn doch liebt. Now I like the Elberfelder because it has a smiley in there. Ich mag die Elberfelder, weil da hat sie einen Smiley dahinter. No, just teasing. Okay, verse 9. And though you do not see him now, but believe in him. Und obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, an den ihr doch glaubt, you greatly rejoice. Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Yeah. You greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Let's ask ourselves an honest question. Lass uns da eine ehrliche Frage stellen. Does that characterize my life? Charakterisiert das mein Leben? Do I greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory? Tue ich mich da riesig freuen mit einer unaussprechlichen und verherrlichten Freude? Inexpressible is easy to define. Also unaussprechlich ist leicht zu definieren. You just can't put it into words. Man kann es einfach nicht in Worte fassen. But full of glory, what could that mean? Aber voller Herrlichkeit, was bedeutet das? I think it means out of this world. Also ich denke, das ist einfach nicht von dieser Welt. It's just something that you cannot match with anything that exists in this world. Es ist einfach etwas, was man mit nichts in dieser Welt irgendwie vergleichen kann. Our joy should be inexpressible and full of glory. Unsere Freude sollte einfach unaussprechlich sein und voller Herrlichkeit. The purifying process brings us there. Und dieser Reinigungsprozess, er bringt uns dorthin. Because the purified in heart will see God. Denn die Gereinigten im Herzen, sie werden Gott schauen. This is the last verse. Obtaining as the outcome of your faith the salvation of your souls. Letzter Vers. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. So here's my encouragement this morning and I'll close. Und hier ist meine Ermutigung heute früh zum Abschluss. What do we do with these manifold trials? Was machen wir da mit diesen vielfältigen Prüfungen? Do we fight them? Kämpfen wir dagegen? Do we curse them? Fluchen wir? Do we get angry at God? Werden wir zornig auf Gott? Or oder do we do the wisest thing we can do? Oder machen wir das, was am weisesten ist? And just embrace them. Und umarmen wir sie einfach. Just embrace them. Umarmen wir sie no einfach. Matter what they are. Egal, worum es da geht. Knowing that our hearts are in a purification process. Da wir ja das begriffen haben, dass unsere Herzen in einem Reinigungsprozess sich befinden. No matter how long we've been in the process. Und egal, wie lange wir vielleicht schon in diesem Prozess da sind. The process will never stop. Dieser Prozess wird nie enden. The blessing of the process is that we can see Christ. Die Segnung, die wir aus diesem Prozess erhalten, ist, dass wir Christus sehen. The other side, the end result of the process. Die andere Seite, nämlich das Ergebnis dieses Prozesses, is inexpressible joy. Ist unaussprechliche Freude. And full of glory. Und diese Fülle von Herrlichkeit. This is where God is bringing us. Und dahin bringt uns Christus. But the process is painful. Aber der Prozess mag auch schmerzhaft sein. Like a fire. Wie ein Feuer. But this is God's plan. Aber das ist Gottes Plan. God wants one thing. Gott möchte eine Sache. He wants us to see his beauty. Er möchte, dass wir seine Schönheit he wants sehen. Us to gaze at his beauty. Dass wir da nur so drauf schauen. But we cannot see his beauty. Aber wir können seine Schönheit nicht sehen. Unless our hearts are pure. Es sei denn, dass unsere Herzen rein sind. You know, us who wear glasses, you know, you can't see the page unless you clean the lens. Also für die Brillen haben, wenn du da die Brille nicht reinigst, kannst du die Seite nicht sehen. When we ride our motorcycles, you know, the inside of the shield gets foggy. Genau, als wenn du vielleicht Motorrad fährst, praktisch innen in dem Helm wird es ein bisschen beschlagen. You have to let a little air in to clean it out. Du musst schauen, dass ein bisschen Luft hineinkommt, damit da der Beschlag weggeht. What do you think about this? Was denkst du darüber? Are we ready to stand before the Lord? Sind wir bereit vor dem Herrn zu stehen? If he comes today or tomorrow, are you ready? Wenn er heute käme oder morgen? It's just you and him, nobody else. Oh, dann seid es nur ihr beide, du und er. Nobody else. Niemand anders, er und Shall du. We pray this morning? Sollen wir beten heute früh? Shall we pray that we would have thankful hearts? Dass wir dankbare Herzen haben mögen? Because this is the key. Denn das ist der Schlüssel. In everything give thanks. In allem gib Dank. For this is the will of God. Denn das ist der Wille Gottes. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We love you. Wir lieben dich. We've not seen you. Wir haben dich noch nicht gesehen. But we're growing in our love for you. Aber wir wachsen. In der Liebe für dich. And when we see you face to face, und wenn wir dich sehen von Angesicht zu Angesicht, our hearts will explode with love. Unsere Herzen werden explodieren vor Liebe. Lord Jesus, when we see you, Herr, jede Sünde dich sehen. And when we see the scars for the first time, wenn wir zum ersten Mal deine Wundmale sehen, our hearts will explode out of love and appreciation. Unsere Herzen werden explodieren aus Liebe und Wertschätzung. And yet in this world we're so blind. Und doch in dieser Welt sind wir so blind. We're so poor. So armselig. We're so wretched. So mühselig. And miserable. Erbärmlich. It's so difficult to see you. Es ist schwierig, dich zu sehen. When our eyes are on ourselves. Wenn unsere Augen nur auf uns selbst gerichtet sind. Or on others. Oder auf andere. We pray this morning that you would forgive us. Wir beten heute früh, dass du uns vergeben mögest. That you would cleanse us. Dass du uns reinigst. That we might see you. Auf dass wir dich sehen. And your beauty. Und deine Schönheit schauen können. The beauty of your mercy. Die Schönheit deiner Barmherzigkeit. And your grace. Und deiner Gnade. Your goodness. Deiner Güte. And your kindness. Deiner Freundlichkeit. Your patience. Deiner Geduld. Your generosity. Deiner Großzügigkeit. Just talk to the Lord for a moment. Have a conversation with God. Sprich mit Gott. Hab dieses Gespräch mit Gott. Take a minute and just talk with him. Nehmen wir einen Moment Zeit, um mit ihm zu sprechen. Listen to what he has to say. Und hör zu, was er dir zu sagen hat. Maybe you're here this morning and you've never received Jesus into your life. Vielleicht bist du heute früh hier und hast Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen. You've never experienced his love. Noch nie seine Liebe. You didn't even know that he could come into your life. Du hast gar nicht gewusst, dass er überhaupt in dein Leben hineinkommen kann. Jesus is God's son. Jesus ist Gottes Sohn. The scripture says he came to earth. Die Schrift sagt, dass er auf die Erde kam. As the God-man. Als Gottmensch. Born of a virgin. Geboren von einer Jungfrau. To be the Lamb of God. Um das Lamm Gottes zu sein. To be a perfect sacrifice for us. Ein vollkommenes Opfer für uns. He was crucified. Er wurde gekreuzigt. As a sacrifice lamb. Als ein Opferlamm. He was buried. Er wurde begraben. And 3 days later he rose from the grave. Und 3 Tage später stand er wieder auf von dem Toten. He ascended to his father later. Und später stieg er auf zum Vater. And he is alive today. Und jetzt lebt er. And he loves you and he knows your name. Er liebt dich. Er kennt deinen Namen. Would you pray with me? Willst du mit mir beten? And ask Jesus to come into your life. Und Jesus bitten, in dein Leben hineinzukommen. That you would experience his love for you. Damit du seine Liebe für dich erlebst. His forgiveness. Und seine Vergebung. Pray with me. Bete mit mir. Say these words very quietly to yourself. Sprich einfach leise diese Worte. God, forgive me. Gott, vergib mir. Speak these words. God, forgive me. Sprich sie aus, diese Worte. Gott, and cleanse me, purify me. Reinige mich, mach mich my rein. Heart, in meinem Herzen. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Please forgive me. Bitte vergib mir. And for the church this morning. Und für die Gemeinde heute früh. Father, please forgive me. Vater, bitte vergib mir. For anything less than thankfulness. Für alles, was geringer ist als Dankbarkeit. For all you've done for me. Für all das, was du für mich getan hast. Forgive me, cleanse me. Bitte vergib mir und reinige mich. Purify my heart. Reinige mein Herz. Once again. Noch einmal und wieder. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.